Wissenschaft im Brennpunkt. Von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden. 6 Zylinder mit 24 Ventilen. 600 PS bei nur 1,6 Litern Hubraum. Moment, sind wir hier in der falschen Sendung? Durch ERSH, CARES High End Energy Management. Das sind doch die Eckdaten der neuen Formel 1 Generation. Nicht die der neuen Supercomputer. XT5 Jaguar und Titan von Craig. SGI Pleiad, Dawning Nebula China. Fujitsu K-Computer 8,162 Petaflops. Petaflops, das ist Schnee von gestern. Die Zukunft heißt nicht mehr Peta, sondern Exa. Exascale, tausendmal Petascale. Schneller, lauter, heißer. Exascale. 10 hoch 18 Fließpunktoperationen pro Sekunde. Die nächste Generation von Supercomputern. Wasser gekühlt, finanziert in den USA vom Energieministerium. Von Maximilian Schönherr. In Indien erforscht, beim Institut für Wissenschaft, in Europa. Der europäische Mann ist heute durchschnittlich 11 cm größer als seine Vorfahren vor 100 Jahren. Autos hatten damals vielleicht 10 PS, heute haben sie locker 100. Türme baut man nicht mehr 20, sondern 200 Meter hoch, Faktor 10. Aber bei Supercomputern kommen alle paar Jahre gleich 3 Stellen hinzu. 2007 konnte man einen Prozessor, der 1 Teraflops schnell rechnete, herstellen. Ein Jahr später, im Frühjahr 2008, meldete IBM mit einem Supercomputer die Hürde von einem Petaflops überschritten zu haben. 1,026 mal 10 hoch 15 Gleitkomma-Operationen berechnete die Maschine pro Sekunde. Eine Gleitkommazahl ist das Ergebnis einer mathematisch einfachen Rechnung. Konrad Zuses Z1-Rechner von 1937 rechnete pro Sekunde etwa eine solche Gleitkommazahl aus, war also ein FLOPS, Floating Point Operation per Second, schnell. Heute nähern wir uns dem 10 hoch 18-fachen, EXA, eine 1 mit 18 Nullen. 1-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000- sagen aber über die Leistungsfähigkeit viel mehr aus als die reine Schaltungsgeschwindigkeit, weil sie viele Bereiche der Rechnerarchitektur nutzen. Wir können versuchen, Petascale und Exascale akustisch zu veranschaulichen. Angenommen, diese drei Pieptöne wären drei Rechnungen mit einem herkömmlichen Petaflop-Computer. Wenn wir das 100-mal schneller machen, schrumpfen diese drei Pieps auf etwas sehr Kurzes zusammen. Wenn man genau hinhört, sind aber die drei Rechnungen noch zu unterscheiden. Achtung! Das war Faktor 100 schneller. Jetzt kommt Faktor 1000, Exascale. Und damit lässt sich nichts mehr unterscheiden. Aber wozu sich überhaupt mit noch mehr, noch schneller beschäftigen? Rechner werden sowieso immer schneller. So war das immer. Und dann können wir halt eine Gleichung in einer Minute lösen, die früher ein paar Minuten länger gebraucht hätte. Falsch. Nicht ein paar Minuten länger hätte es gedauert, sondern vielleicht 1000 Minuten länger oder 100.000 Minuten. 1000 Minuten sind 16 Stunden. Da überlegt man sich schon genau, ob man eine neue Crash-Simulation mit einem minimal flacheren Kotflügel nochmal völlig durchrechnen will. Vielleicht über Nacht, vielleicht. 100.000 Minuten Rechenzeit sind indiskutabel, das ist fast ein Vierteljahr. Bis dahin muss das Auto längst als Prototyp echten Crash-Szenarien standhalten. Diese Sendung beschäftigt sich mit den Problemen, eine 1-Exaflops schnelle Maschine zu bauen. Im Moment weiß zum Beispiel niemand, wie man diese Menge an Schaltkreisen mit Strom versorgen und kühlen kann. Und mindestens so unsicher, wie schreibt man Programme für Exascale? Denn einfach hochskalieren, also vom alten Rechner mit 100.000 Rechenkernen auf den neuen mit einer Million Rechenkernen übertragen? Tja, Ja, sie haben ein Haus, sie haben 4 Wände zu bauen. Sie können natürlich einen Maurer engagieren, der diese Mauern der Reihe nach mauert. Er wird eine Zeit brauchen, sage ich mal, 4 Stunden. Nehmen Sie 4 Maurer, dann können Sie diese Mauern natürlich in einer Stunde bauen. Ulrich Brüning, Leiter des Lehrstuhls für Rechnerarchitektur am Institut für Technische Informatik der Universität Heidelberg. Jetzt gibt es ein paar Probleme hier und da. Zum Beispiel an der Kante der Mauern, wo die zusammenstoßen, müssen sich die beiden Maurer, die die Mauern bauen, einigen, wer welchen Stein zu welchem Zeitpunkt drauflegt. Wir nennen das Synchronisation. Was sie auch noch machen müssen, ist, sie müssen natürlich neue Mauersteine ranbesorgen. Jeder Maurer muss genau wissen, wann er den letzten Stein in den Verbund legt und wann er neue Steine ranbesorgen muss. Könnte ja sein, dass einer der Maurer nicht ganz so schnell ist wie der andere. Somit hängen sie am langsamsten Maurer für die Bearbeitung. Und jetzt versuchen wir natürlich, diese langsamen Maurer möglichst alle schnell, gleich schnell zu machen. Das heißt, unsere Prozessoren und unsere Programmzerteilung wird so sein, dass wir versuchen, sie möglichst gleichförmig zu zerteilen. Und das, was ich jetzt mit 4 gemacht habe, machen wir bis 65.000 oder noch mehr und können dann natürlich beschleunigen. Warum 65.000? Ja, die 65.000 ist eine ganz einfache Sache. Das ist 2 hoch 16, also 65.000 Knoten. Natürlich ist unser System skalierbar. Sie können mit 16 Knoten anfangen, das über 64 Knoten, die ungefähr in einen Schrank passen, weiter skalieren. Und in der Version, die in Jülich demnächst in Betrieb gehen soll, sind diese Knoten auch sehr kompakt aufgebaut, auch von der Kühltechnik her optimiert. Es wird Wasser gekühlt, eigentlich warmes Wasser ist, was wir da im Projekt betreiben. Da fließt das Wasser durch, sodass das Wasser so nah wie möglich zu den heißesten Komponenten vom System drankommt. Kann man im Moment nicht hören, ist aber da. Ja, es ist natürlich da. Also ja. Im Moment kann man es nicht so deutlich hören, weil es zusätzlich dazu man auch eine Raumklimaanlage hat. Damit sich die Hörer das vorstellen können, ich bin jetzt vor einem Prototypen und um den kann man herumlaufen. Das ist ein Raum, der hat vielleicht, wie viel Quadratmeter? Vielleicht 40 oder so, ne? Ja, ungefähr. Da leuchten viele sehr helle grüne Lichter. Und jetzt bin ich einmal drumherum gelaufen. Das muss man sich jetzt vorstellen, ungefähr 100 Mal, bis wir dieses Exascale-Projekt fertig haben. Aber an diesem Prototypen soll halt ausprobiert werden, ob das funktioniert. Da werden die Netzwerkverbindungen, da wird der Booster, der die ganzen Rechenoperationen beschleunigt, ausprobiert. Hier wird die Kühlung ausprobiert. Also die Maschine hier im Moment, wenn es fertig gebaut wird, soll eine halbe Petaflop erzeugen. Also 500 Teraflop, was wir im Moment so haben. Das muss man dann zu Exascale bringen. Dann muss man das hochrechnen. Man bräuchte ungefähr 100 Schränke oder sowas, so ungefähr. Das ist Estela Suarez, geboren und aufgewachsen am Atlantik im äußersten Nordwesten Spaniens, Physikerin. Sie koordiniert einen Teil des Exascale-Vorhabens am Forschungszentrum in Jülich. Es nennt sich DEEP und ist eins von etwa einem Dutzend Projekten weltweit, das sich der Grenze von 10 hoch 18 Flops nähert. Supercomputer sind immer Parallelrechner. Eine Platine über der anderen, in gut gekühlten Schränken, in gut gekühlten Räumen. Die Anlagen sind teuer. Intel stellt die gängigen Chips her, Xeon Phi, amerikanisch Phi ausgesprochen heißen sie, je nach Ausstattung 1.000 bis 4.000 Euro teuer. Intel hat, wie IBM, ein großes Interesse, in Jülich mitzuarbeiten, liefert dafür Wissen und Material. Beide Firmen betreiben aber gleichzeitig in den USA ihre eigene Exascale-Forschung. Das US-Energieministerium hat etwa 100 Millionen Dollar dafür zur Verfügung gestellt, die indische Regierung ein Vielfaches mehr für das Nationale Wissenschaftsinstitut in Bangalore. Im Nationalen Supercomputing-Zentrum Guangzhou in China wird auch an Exaflops geforscht. Selbst wenn kaum Einzelheiten darüber bekannt sind, die Chinesen sind ernste Konkurrenten. Sie haben in Guangzhou im Juni 2013 den Weltrekord gebrochen. 33 Petaflops schnell war bis dahin kein Supercomputer. Das magische Jahr für EXA ist 2018. Da soll der Durchbruch erzielt sein. Es ist völlig unklar, wer die 10 hoch 18 Exaflops zuerst vermeldet. Es wird zu einer Erschütterung im Gefüge der Supercomputing-Welt führen. Exascale, 1000-mal Petascale, 10 hoch 18 Fließpunktoperationen pro Sekunde, Warmwasser gekühlt. Erwartet frühestens 2018. 10 hoch 18 Fließpunktoperationen pro Sekunde, Warmwasser gekühlt. Für den Jülicher Ansatz namens DEEP hat die EU 8 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Estela Suarez spricht von vielleicht 100 mal so vielen Schränken wie dem, der jetzt da steht, etwa 1500 Einzelplatinen. Warum nicht einfach 100 Schränke hinstellen, das Betriebssystem Linux installieren und den Prozessoren 10 hoch 18 Gleitkomma-Rechnungen aufgeben, die dann nach einer Sekunde alle ausgerechnet sind? Dann hätten wir heute schon Exascale. Ulrich Brüning lacht übers ganze Gesicht. Wenn Sie den momentanen Rechnerstand verwenden für Exascale, dann wird die elektrische Anschlussleistung ungefähr 100 Megawatt sein. Jülich hat 5 Megawatt Anschlussleistung und damit muss man dann wieder hinkommen. Die Energieeinsparung, die notwendig ist innerhalb der nächsten, ich sag mal, 6-7 Jahre, die wir erreichen müssen, ist immens. Wir müssen also mindestens einen Faktor 50 an Energie einsparen in den verschiedensten Komponenten. Wollte man Exascale heute schon erreichen, müsste man also ein eigenes Kraftwerk betreiben, um den elektrischen Appetit und den Kühlhunger der Anlage zu stillen. Das leistet sich niemand, auch IBM und andere Konkurrenten nicht. Ulrich Brüning trägt übrigens einen wesentlichen Teil zur Energieersparnis bei. Er ließ in seinem Institut die Vernetzungselektronik entwickeln, die in den DEEP Supercomputer in Jülich eingesetzt werden wird, an jeder Platine eine solche Steckkarte. Sie braucht nicht nur einen Bruchteil der Energie ihrer Vorgänger, sie ist ungefähr 10-mal schneller. Ihr Energieverbrauch lässt sich noch weiter verringern, wenn die Elektronik weiß, wie weit entfernt der nächste Rechner oder Datenspeicher liegt. Ulrich Brüning plant, nur noch kurze Strecken bis 1,5 Metern mit elektrischen Kabeln zu führen, die anderen mit den viel teureren Lichtleitern. Optik ist eine der wesentlichen Schritte, wie wir weiter Energie einsparen können für die elektrischen Verbindungsleitungen. Im High-Performance-Computing, HPC, wie das Hochleistungsrechnen Englisch heißt, ist selbst das Laserlicht eigentlich zu langsam. Schneller als Lichtgeschwindigkeit geht es mit den Signalen nicht. Und damit ist klar, die Rechner müssen in unserer Welt möglichst dicht zusammengestellt werden. Das ist auch der Grund, warum die Rechner in einen Rechnerraum zusammengestellt werden. Und aus dem Grund muss man sie auch effizient kühlen. Das hängt also direkt zusammen, dass man die hohe Geschwindigkeit nur auf kurzen Strecken erreichen kann und damit Superrechner nur dann bauen kann, wenn man sie eng zusammenpackt. Deswegen kommt für diese Geschwindigkeitsklasse auch kein vernetztes Rechnen übers Internet in Frage. Fassen wir zusammen. Die Supercomputer von heute rechnen in Petascale-Dimensionen. Der Sprung um den Faktor 1000 auf Exascale befindet sich in diversen Forschungseinrichtungen in der ersten Phase. Die Prozessoren sind zwar schnell, die Vernetzungstechnik ebenfalls, aber einige tausend Schränke brauchen zu viel Energie. Außerdem ist die Vernetzungsarchitektur auch noch nicht gelöst. Exascale, tausendmal Betascale, 10 hoch 18 Fließpunktoperationen pro Sekunde. Bei allen technischen Superlativen, die zu erreichen viel Geld kostet, muss man sich fragen, wozu der Aufwand? Schließlich fließen 8 Millionen Euro unserer Steuergelder in ein EU-Projekt wie DEEP. Bei der Formel 1, wo unsere Steuergelder nicht hinfließen, ist die Frage nach dem Sinn des Aufwands leicht zu beantworten. Der Rennsport hat schon immer die Autotechnik zu Extremleistungen gezwungen, die später in normalen Pkw Standard wurden und sich dort prima verkauften. Bei Teilchenbeschleunigern, allesamt öffentlich finanziert, ist das nicht so klar. Und bei Supercomputern? Fragen wir eine klassische Hirnforscherin, die eigentlich nichts mit Supercomputern zu tun hatte, bis jetzt. Karin Amunds, Leiterin der Arbeitsgruppe Architektonik und Hirnfunktion in Jülich. In meinem Bereich hat sich extrem viel getan. Wir haben vor 10 Jahren gut rechnen können mit ganz normalen PCs. Da waren für uns keine großen zeitlichen Beschränkungen mit verbunden, wenn wir zum Beispiel Gehirne transformiert haben. In meinem Bereich war es nicht so wichtig, ob dieses Gehirn nun in 2 Tagen oder in 4 Stunden transformiert werden konnte. Das ist nicht der große Unterschied. Inzwischen sind die Datenmengen so riesig geworden und die Anforderungen an Arbeitsspeicher, an Verarbeitungsgeschwindigkeit so immens, dass diese Dinge einfach nicht mehr ausreichend sind, wenn man die nur im Institut auf seinem kleinen Rechner macht. Und das hat uns vor 2 Jahren immer schneller in Richtung des Höchstleistungscomputings letztendlich gebracht und hat schon die Augen auch geöffnet für die Möglichkeiten, die da sind. Ich bemerke eben nur an vielen meiner Kollegen, dass die schon noch der Meinung sind, da reicht doch, wenn man ein gutes Cluster im Keller stehen hat, dafür brauchen wir doch jetzt nicht so einen riesigen methodischen Aufwand zu treiben. Und in der Tat ist es so, wenn man mit den neuen Kollegen vom Supercomputing zum Beispiel zusammenarbeitet, dass es eine ganz andere Art und Weise des Denkens ist, des Herangehens an Probleme, dass da Begriffe hervorkommen, die man vorher noch nie gehört hat. Und für mich ist so ein bisschen der Vergleich, dieses Arbeiten auf PCs, das ist wie wenn man ja mit so einem ganz normalen kleinen Auto fährt und jetzt hat man auf einmal so einen Formel-1-Rennwagen und man weiß nicht mal, wo das Lenkrad ist an dem. Das ist so etwa das, was einem Neurowissenschaftler widerfährt, wenn er das erste Mal mit Supercomputing zu tun hat. In einem Nachbargebäude arbeitet einer der Menschen aus der Informatik, an denen sich die Hirnforscher jetzt so gern reiben und von denen sie so viel lernen. Ich lerne, dass sich nun auch Physiker Hirnforscher nennen. Ja, ich bin Markus Diesmann. Ich bin Direktor des Instituts für Neurowissenschaft und Medizin Nummer 6 und ich beschäftige mich mit der mathematischen Modellierung von neuronalen Netzwerken. Und Sie haben Physik studiert und sind kein Hirnforscher? Ich würde sagen, ich habe Physik studiert und bin ein Hirnforscher. Als Physiker gehen wir an das Gehirn ran, wie wir auch andere Sachen untersucht haben. Das heißt, wir gucken uns die kleinsten Bestandteile an. In diesem Fall zum Beispiel können wir uns für die Ebene von Nervenzellen und den Kontaktstellen, den Synapsen entscheiden. Dann bauen wir mathematische Modelle dieser Einzelteile und stecken die dann wieder zusammen zu Netzwerken mit den Regeln, die uns die Anatomen sagen. Und dann können wir studieren, welche Netzwerkaktivität sich dann ergibt, die sich nicht auf einfache Weise aus der Einzelneurondynamik vorhersagen lässt. Markus Diesmann hat den aktuell in Jülich arbeitenden Petascale-Supercomputer genutzt, um darauf den Ruhezustand des Gehirns abzubilden. Dabei kam hirnforschungsmäßig nichts Interessantes heraus. Der Versuch diente nur dazu zu zeigen, dass die Hirnforschung den kompletten Arbeitsspeicher eines Supercomputers überhaupt sinnvoll und zwar bis in die letzte Ecke hinein ausfüllen kann. Und das hat dann dazu geführt, dass wir die größte Simulation durchgeführt haben, obwohl es immer noch nur 1% des menschlichen Gehirns darstellt. Aber das Ganze macht uns zuversichtlich, dass wir mit der nächsten Generation Supercomputer, den sogenannten Exascale-Computern, dann das ganze Gehirn repräsentieren können. Das teuerste Hirnsimulationsprojekt aller Zeiten nennt sich unbescheiden The Human Brain Project. Von der EU als Leuchtturmprojekt mit 1 Milliarde Euro über 10 Jahre gefördert, untersucht der israelisch-schweizerische Neurologe Henry Markram an der ETH Lausanne zusammen mit vielen Kollegen in ganz Europa das Gehirn bis zur Dimension einer einzelnen Zelle hinunter. Wie sich diese Zellen zu stark verästelten Strukturen, den kortikalen Kolumnen, zusammenfügen und dabei verschalten, ist Markrams Spezialität. Markus Diesmann rechnet viel abstrakter, die räumlichen Zusammenhänge spielen keine Rolle. Er beschreibt jedes Neuron mit 3 Differentialgleichungen, sieht sich die grobe Interaktion zwischen ihnen an. Es sind 2 Ansätze, die im Exascale Supercomputing einmal zusammenwachsen werden. Hier wird Neuland betreten. Das Gehirn fremdelt ja noch mit dem Supercomputer, ganz anders als das Wetter und das Klima. Das Wetter nach der Tagesschau simulieren uns brav seit Jahren Supercomputer beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Die Klimaforscher, die Erderwärmung über große Zeiträume berechnen, tun das mit ihren eigenen Programmen in ihren eigenen Rechenzentren. Mit den Exascale-Verlockungen schmelzen nun beide Bereiche zusammen. In Jülich ist dafür ein Simulationslabor für Klimaforschung entstanden. Mitarbeiter sind Katrin Lehmann und Lars Hoffmann. In diesem Projekt soll ein neues Klimamodell entwickelt werden, das im Gegensatz zu den bisherigen mit einer horizontalen Auflösung von 100 Metern und einer vertikalen Auflösung von 10 bis 50 Meter rechnet. Statt momentan sind die Klimamodelle mit 10 Kilometer horizontaler Auflösung. Ja, also technisch ist es bei dem Modell so, dass wir das Gebiet, was wir betrachten, in dem Fall ist das etwa das Gebiet von Deutschland, mit einem Gitter überziehen. Und für jeden Gitterpunkt, den man hat, macht man dann vertikal eine Säule, die man rechnet. Also hat man das ganze Gebiet dann sozusagen dreidimensional mit einem Gitter überzogen. Und für jeden Gitterpunkt hat man dann die Winde, Druck, Temperatur, die Luftfeuchtigkeit. Und auf diesem Gitter müssen wir dann eben auch die Wolken darstellen. Da kann man sich vorstellen, wenn man früher nur ein sehr grobes Gitter hatte, dann kann man natürlich eine Wolke gar nicht richtig auflösen auf so einem groben Gitter. Die fällt dann durch das Raster. Und jetzt mit diesem HDCP2-Projekt ist eben die Idee, dass man die Wolken dann wirklich einzeln auflösen kann auf dem Gitter. Selbst hinter der kleinen Regenradar-App auf dem Smartphone, die uns ziemlich genau vorhersagt, ob uns der Regenschauer in 30 Minuten voll trifft oder nur am Rande mit ein paar Tropfen touchiert, steckt High-Performance Computing. Denn das Smartphone holt sich die Simulation ja aus einem Rechenzentrum. Das Hochleistungsrechnerprojekt HDCP2, wo die beiden in Jülich tätig sind, soll alle möglichen Wissenschaftsdisziplinen auf Exascale vorbereiten. Der kleine Jülicher Prototyp, der einmal zu Exascale wachsen soll, besteht aus zwei Teilen. Eine Ansammlung von normalen Hochleistungschips, genannt Cluster, im einen Schrank. Im etwas kleineren Schrank daneben, das gibt es bei keinem anderen Supercomputerzentrum, der Booster, der Beschleuniger. Er besteht aus Steckkarten mit Chips, die bestimmte Rechentätigkeiten massiv beschleunigen. Jetzt fragt man sich, was man, wie gehabt, auf dem Cluster rechnen soll und was auf dem neuen Booster. Deep-Projektmanagerin Estela Suarez hat in Astronomie promoviert und erklärt die Rechnerauslastung am Beispiel der Simulation von Solarstürmen. Man simuliert die Teilchen, die durch die Sonne akzeleriert werden, und auch die Felder, also die magnetischen Felder von der Erde und von der Sonne. Und diese zwei Teile, die haben unterschiedliche Skalierbarkeitseigenschaften. Und die eine eignet sich perfekt für den Deep Cluster und die andere eignet sich perfekt für den Deep Booster. Welcher? Also die Teilchen sind am besten für den Deep Booster geeignet, weil sie sehr viel Rechenkapazität, also sehr schnelle arithmetische Probleme lösen möchten. Jedes Partikel quasi. Ne? Genau, jedes Partikel muss simuliert werden. Mhm. Die Felder sind für den Cluster besser geeignet, weil es die Möglichkeit bieten, sie brauchen mehr Speicher für die Rechnungen und auch komplexere Kommunikationsmuster. Also das ist, auf dem Booster haben wir eine Torus, auf dem Cluster gibt es so ein sogenanntes FAT Tree, die dich erlaubt, schneller mit Komponenten, die weit weg sind, zu kommunizieren. Einen Tree. Genau, einen Tree, so einen Baum. Genau. Mhm. Ja. Und man muss auch die Bewegung von den Teilchen in dem Raum, im Feld simulieren. Das heißt, der Booster muss immer wieder mal mit seinen einzelnen Teilchen rüber gucken, genau, was der Feldrechner gerade tut. Genau. Mhm. Fassen wir zusammen. Es gibt Anwendungen, die geradezu auf Hochleistungsrechner drängen. Keine Maschine kann ihnen groß genug sein. Die Nervenzellen des menschlichen Hirns, die einzelnen Wolken über Deutschland, die Ionen der Sonnenstürme, die die Satelliten und unseren Mobilfunk auf der Erde stören. Die Rechnerarchitekten bieten verschiedene Prozessoren an, die verschiedene Aufgaben unterschiedlich schnell erledigen. Dafür muss die Wissenschaft Probleme neu beschreiben, zerteilen. Automatisch wird das nicht gehen. Eine Reihe von Simulationen, die vor 15 und 20 Jahren die damaligen Supercomputer auslastete, spielen bei Exascale keine Rolle mehr, kein Bedarf. Windkanalsimulationen für Flugzeugflügel und Crashtests für Autos etwa, das rechnet die Industrie heute in-house. Daimler etwa rechnet Crashtests auf mehreren tausend Prozessoren über das weltweite Firmennetz verteilt. Das reicht offenbar und es ist viel billiger, als sich in einem Rechenzentrum einzubuchen. Aber es gibt noch einen Aspekt. Manche Firmen wollen auch nicht, dass ihr Code, den sie geschrieben haben für eine Crash-Simulation, das Firmengelände verlässt, weil das ja geklaut werden könnte. Man muss ganz klar sehen, dass die Sicherheitsaspekte einen ganz großen Stellenwert darstellen, auch wenn sie ans Cloud-Computing denken, wo sie sich jederzeit ja irgendwo Rechenleistung mieten können. Betonung liegt auf irgendwo, sie wissen gar nicht wo. Dann ist für sie immer die entscheidende Frage, was passiert mit ihren Daten, die sie dorthin transportieren, die sie wieder zurücktransportieren und mit den Programmen, die sie brauchen. Die Sinnhaftigkeit eines eigenen Rechenzentrums ist für einige Anwender gegeben. Die werden davon auch nicht abrücken, so schnell. Das wird sehr, sehr schwierig sein. Wir haben diese NSA-Diskussion. Wenn der Geheimdienst überall reingucken kann, dann frage ich mich natürlich, in wo kann er nicht reingucken? Ganz sicher kann er nicht reingucken, wenn sie den Stöpsel zum Internet ziehen. Können Sie singen? Eigentlich nicht. Weil die Klimaanlage, die hier die Lüftung macht, gibt einen Ton von sich. Kann man stimmen? Das ist der Ton. Okay. Noch nicht gehört? Nee. Ist nur also Rauschen? Ich habe noch nie daran gedacht, davon Musik zu machen, muss ich sagen. Nee. Okay. Am Anfang war Kilo, dann Mega, dann Giga, dann Terra, dann Peta, jetzt kommt Exa. Und dann? Auf Exa folgt Zeta, dann Jota. Es geht immer weiter. Es geht immer weiter, es endet nie. Sie hörten Wissenschaft im Brennpunkt. Auf Exa folgt Zeta, Jota. Schneller, es geht lauter, immer weiter. Heißer. Es endet nie. Exascale. Die nächste Generation von Supercomputern. Von Maximilian Schönherr. Auf Exa folgt Zeta, dann Jota. Es geht immer weiter. Es endet nie. Redaktion: Christiane Knoll.